Abschnitt 9 aus David Copperfield, Band 2, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel, Teil 2. Ich weiß, ich übertreibe nicht wissentlich die Dürftigkeit meiner Hilfsquellen oder die Bedrängnisse meines Lebens. Ich weiß, wenn ich manchmal einen Schilling von Mr. Quinion erhielt, verausgabte ich ihn für ein Mittagsmahl oder Tee. Ich weiß, dass ich mich vom Morgen bis zum Abend mit gemeinen Männern und Knaben plackte. Ich weiß, dass ich halb hungrig auf den Straßen herumlungerte. Ich weiß, dass, wenn mich nicht Gottes Güte geschützt hätte, niemand sich um mich kümmerte und ich leicht schon als Kind ein Dieb oder ein Landstreicher hätte werden können. Dennoch nahm ich bei Murdstone und Grimby eine gewisse Stellung ein. Außer, dass Mr. Quinion tat, was ein so viel beschäftigter und im Ganzen so gedankenloser Mann tun konnte, um mich auf anderem Fuße als die übrigen zu behandeln, äußerte ich niemals gegen meine Gefährten, wie ich an diesen Ort gekommen war, und äußerte nie das Mindeste, dass ich darüber bekümmert war. Dass ich im Geheimen litt und auf das Tiefste, erfuhr niemand anders als ich. Wie sehr ich litt, lässt sich gar nicht beschreiben, wie ich schon sagte, aber ich behielt meinen Schmerz für mich und verrichtete meine Arbeit. Ich fühlte von vornherein, dass ich mich vor Geringschätzung und Beleidigungen nicht würde retten können, wenn ich nicht meine Arbeit so gut machte wie die übrigen. Ich wurde bald so rasch und so geschickt wie die anderen beiden Knaben. Obgleich ganz vertraut mit ihnen, war doch mein Benehmen und meine ganze Art und Weise immer noch so verschieden von der ihrigen, dass zwischen uns eine Kluft blieb. Sie und die anderen Arbeiter nannten mich meistens den jungen Herrn oder den kleinen Suffolker. Der älteste Packer, Gregory, und ein anderer Mann, Tipp, welcher Schleifknecht war und eine rote Jacke anhatte, nannten mich manchmal David, aber ich glaube, das geschah meistens, wenn wir sehr vertraulich waren und wenn ich mich bemüht hatte, sie während der Arbeit mit einigen Überresten meiner Lesefrüchte, die immer mehr aus meinem Gedächtnis schwanden, zu unterhalten. Einmal sträubte sich Mehlkartoffel dagegen, dass man mich so auszeichnete, aber Mick Walker brachte ihn sogleich zum Schweigen. Den Gedanken an eine Erlösung von diesem Dasein hatte ich ganz aufgegeben. Ich bin fest überzeugt, dass ich mich zu keiner Stunde damit aussöhnte oder mich anders als höchst unglücklich befand, aber ich duldete still und selbst Peggotty entdeckte ich teils aus Liebe zu ihr und teils aus Scham in keinem Briefe, obgleich ich viele schrieb, die Wahrheit. Mr. Micawbers Bedrängnisse vermehrten noch die Last auf meinem Gemüte. In meiner Verlassenheit wurde ich der Familie ordentlich zugeneigt und ging herum, beschäftigt mit Mrs. Micawbers Berechnungen von Auskunftsmitteln und beschwert von der Last von Mr. Micawbers Schulden. Sonnabendabends, wo mein Hauptfest war, teils, weil es etwas Großes war, mit 6 oder 7 Schillingen in der Tasche nach Hause zu gehen, nach den Läden zu blicken und zu denken, was man mit einer solchen Summe alles kaufen könnte, und teils, weil ich zeitig nach Hause ging, machte mir Mrs. Micawber die herzzerreißendsten Mitteilungen, auch sonntags früh, wo ich die Portion Tee oder Kaffee, die ich mir des Abends zuvor gekauft hatte, in einem kleinen Rasiertopf wärmte und lange beim Frühstück blieb. Es war gar nicht ungewöhnlich, dass Mr. Micawber zu Anfang dieser Sonnabendsunterhaltung heftig schluchzte und gegen Ende derselben ein lustiges Lied sang. Ich weiß, dass er abends in einer Flut von Tränen und mit der Erklärung, dass ihm nichts anderes als das Schuldgefängnis übrig sei, nach Hause kam und zu Bett ging mit einer Berechnung über die Kosten von neuen Bogenfenstern für das Haus, im Falle sich etwas finden sollte, was sein Lieblingsausdruck war. Und Mrs. Micawber war genau ebenso. Eine merkwürdige freundschaftliche Gleichheit, die vielleicht ihren Ursprung fand in unseren gegenseitigen Verhältnissen, entstand zwischen mir und diesen Leuten trotz der lächerlichen Verschiedenheit unserer Jahre. Aber ich ließ mich nie bewegen, eine der vielen Einladungen mit ihnen zu essen und zu trinken anzunehmen, denn ich wusste recht gut, dass sie mit Bäcker und Fleischer schlecht standen und oft nicht zu viel für sich hatten, bis Mrs. Micawber mir ihr ganzes Vertrauen schenkte. Dies tat sie eines Abends in folgenden Worten. »Master Copperfield«, sagte Mrs. Micawber, »ich betrachte Sie nicht als Fremden und stehe daher nicht an, Ihnen zu sagen, dass Mr. Micawbers Bedrängnisse zu einer Krise kommen.« Das betrübte mich sehr und ich sah Mrs. Micawbers rote Augen mit der größten Teilnahme an. Mit Ausnahme der Kruste von einem Limburger Käse, die den Bedürfnissen einer jungen Familie nicht angemessen ist, sagte Mrs. Micawber, ist auch kein Krümchen mehr in der Speisekammer. Als ich noch bei Papa und Mama war, war ich gewohnt, noch von der Speisekammer zu sprechen, und ich brauche das Wort fast ohne es zu wissen. Ich will damit nur sagen, dass nichts zu essen im Hause ist. »O Gott«, sagte ich mit großer Teilnahme. Ich hatte noch 2 oder 3 Schillinge von meinem Wochengelde in der Tasche, woraus ich schließe, dass es Mittwochabend gewesen sein muss, zog sie eilfertig aus der Tasche und bat Mrs. Micawber mit aufrichtig gefühlter Bewegung, sie als Darlehen anzunehmen. Aber sie küsste mich, steckte mir wieder das Geld in die Tasche und sagte, dass daran nicht zu denken sei. »Nein, lieber Master Copperfield«, sagte sie, »das sei ferne von mir. Aber Sie sind verständig über Ihre Jahre und können mir einen anderen Dienst erweisen, wenn Sie wollen, und einen Dienst, den ich mit Dank annehmen werde.« Ich bat Mrs. Micawber, ihn zu nennen. »Das selber Zeug habe ich selbst fortgeschafft«, sagte Mrs. Micawber. 6 Tee, 2 Salz und ein paar Zuckerlöffel habe ich zu verschiedenen Zeiten im Geheimen mit eigenen Händen versetzt. Aber die Zwillinge sind ein großes Hindernis, und für mich mit meinen Erinnerungen an Papa und Mama sind diese Gänge sehr schmerzlich. Ein paar Kleinigkeiten können wir immer noch entbehren. Mr. Micawber würden seine Empfindungen nie gestatten, sie fortzuschaffen, und Clickett, das Mädchen aus dem Armenhause, ist eine gemeine Seele und würde sich unangenehme Freiheiten herausnehmen, wenn man ihr so viel Vertrauen schenkte. Master Copperfield, wenn ich Sie bitten dürfte...« Ich verstand jetzt Mrs. Micawber und bat sie, ganz über mich zu verfügen. Schon diesen Abend fing ich an, die tragbaren Gegenstände im Hause zu verwerten und trat eine ähnliche Expedition fast jeden Morgen an, ehe ich ins Geschäft ging. Mr. Micawber hatte auf einer kleinen Kommode ein paar Bücher, die er seine Bibliothek nannte. Diese kamen zuerst an die Reihe. Ich trug eines nach dem anderen zu einem Antiquar in City Road und verkaufte sie um jeden Preis. Der Antiquar, der in einem kleinen Hause unweit seines Standes wohnte, pflegte sich jeden Morgen zu betrinken und jeden Morgen von seiner Frau tüchtig ausgescholten zu werden. Mehr als einmal, wenn ich frühzeitig hinging, traf ich ihn noch im Bett mit einer Wunde in der Stirn oder einem blauen Auge als Erinnerung an seine nächtlichen Ausschweifungen. Er musste in der Trunkenheit streitsüchtig sein. Er suchte dann mit zitternder Hand die nötigen Schillinge in den verschiedenen Taschen seiner Kleider, die auf dem Boden herumlagen, während sein Weib mit einem Kinde auf den Armen und mit niedergetretenen Schuhen mit Keifen nie aufhörte. Manchmal hatte er das Geld verloren und dann hieß er mich wiederkommen. Aber seine Frau hatte immer ein paar Schillinge, die sie ihm vielleicht während der Trunkenheit aus der Tasche geholt hatte, und schloss den Kauf heimlich auf der Treppe ab, während wir zusammen hinuntergingen. Bei dem Pfandleiher wurde ich sehr bekannt. Der Hauptschreiber, welcher hinter dem Ladentisch saß, schenkte mir viel Beachtung und ließ mich oft, während er meine Sache abmachte, ein lateinisches Substantiv oder Adjektiv deklinieren oder ein lateinisches Verbum konjugieren. Nach derartigen Geschäften gab Mrs. Micawber meistens ein bescheidenes Abendessen, und diese Abende hatten für mich immer einen besonderen Reiz. Endlich kamen Mr. Micawbers Bedrängnisse zu einer Krisis, und er wurde eines Morgens früh verhaftet und in das King's Bench Gefängnis in dem Borough gebracht. Als er fortging, sagte er zu mir, dass der Gott des Tages jetzt für ihn versunken sei, und ich glaube wirklich, ihm und mir war das Herz gebrochen. Aber ich hörte später, dass er vor dem Mittag noch ganz fidel eine Partie Kegel spielte. Am ersten Sonntag nach seiner Verhaftung sollte ich ihn besuchen und bei ihm essen. Ich hatte mich nach dem Weg nach einer gewissen Straße zu erkundigen, und unmittelbar vor der Straße sollte ich an ein gewisses Haus kommen, und ehe ich in das Haus käme, sollte ich durch einen Hof hindurch und geradeaus gehen, bis ich zu einem Schließer käme. Alles dies tat ich, und als ich endlich zu einem Schließer kam und daran dachte, wie, als Roderick Random im Schuldgefängnis saß, ein Mann da stand, der bloß einen alten Teppich auf dem Leibe hatte, da wurde die Gestalt des Schließers undeutlich vor meinen umdunkelten Augen und meinem klopfenden Herzen. Mr. Micawber wartete auf mich hinter dem Einlasspförtchen, und wir gingen hinauf in sein Zimmer und weinten sehr. Er beschwor mich feierlich, an seinem Schicksal ein Beispiel zu nehmen und nie zu vergessen, dass ein Mann mit 20 Pfund Jahreseinkommen glücklich ist, wenn er 19 Pfund, 19 Schillinge und 6 Pence verausgabt, dass er sich aber zugrunde richtet, wenn er 1 Schilling mehr verzehrt. Darauf borgte er mir 1 Schilling zu Porter ab, gab mir eine geschriebene Anweisung an Mrs. Micawber für den Betrag, steckte sein Taschentuch ein und wurde wieder heiter. Wir setzten uns vor ein kleines Feuer, welches, um Kohlen zu sparen, zwischen 2 Ziegelsteinen in dem verrosteten Roste brannte, bis ein anderer Schuldgefangener, Mr. Micawbers Stubengenosse, mit einer gebratenen Schöpskeule vom Bäcker kam. Dann erhielt ich Auftrag, zu Captain Hopkins in der Stube über uns zu gehen, mit vielen Komplimenten von Mr. Micawber, und ich sei sein junger Freund und bäte Captain Hopkins um die Gefälligkeit, mir Messer und Gabel zu leihen. Captain Hopkins lieh mir Messer und Gabel mit vielen Komplimenten an Mr. Micawber. In seiner kleinen Stube fand ich noch eine sehr schmutzige Frau und 2 blasse Mädchen, seine Töchter mit ganz verwirrten Haaren. Mir kam es vor, als ob es besser sei, Captain Hopkins Messer und Gabel als Captain Hopkins Kamm zu borgen. Der Captain selbst war im letzten Stadium der Schäbigkeit mit seinem unverschnittenen und ungekämmten Backenbart und einem alten braunen Überrock ohne anderes Unterkleid. Sein Bett lag in einer Ecke zusammengerollt, seine Teller, Schüsseln und Töpfe standen auf einem Brett an der Wand, und ich erriet, Gott weiß wie, dass die beiden Mädchen mit den ungekämmten Haaren Captain Hopkins Kinder waren, die schmutzige Frau aber nicht mit Captain Hopkins verheiratet war. Ich blieb höchstens 2 Minuten schüchtern auf der Schwelle stehen, aber ich ging wieder fort und wusste, dass alles so sicher, als ich Messer und Gabel in der Hand hatte. Es war trotzdem etwas romantisch-Zigeunerhaftes in dem Essen. Ich brachte Captain Hopkins Messer und Gabel bei Zeiten nachmittags wieder hinauf und ging wieder heim, um Mrs. Micawber mit einem Bericht über meinen Besuch zu trösten. Sie fiel in Ohnmacht, als sie mich zurückkehren sah, und machte hernach einen kleinen Krug Eierpunsch zu unserer Stärkung, während wir die Ereignisse des Tages besprachen. Ich weiß nicht, wie die Möbels zum Familiennutzen verkauft wurden und wer sie verkaufte. Nur so viel weiß ich, dass ich es nicht war. Verkauft wurden sie jedoch und in einem großen Wagen fortgefahren, mit Ausnahme des Bettes, einiger Stühle und des Küchentisches. Mit diesem Besitztum kampierten wir sozusagen in den beiden Wohnstuben des ausgeleerten Hauses auf der Windsor-Terrasse. Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauerte, aber es muss sehr lange gewesen sein. Endlich entschloss sich Mrs. Micawber, ins Gefängnis zu ziehen, wo Mr. Micawber jetzt ein eigenes Zimmer erlangt hatte. So trug ich die Hausschlüssel zu dem Besitzer, der sehr froh war, sie wieder in die Hand zu bekommen, und die Betten wurden in die King's Bench geschickt, mit Ausnahme des meinigen, für das wir ein kleines Stübchen in der Nähe des Gefängnisses mieteten. Mit dieser Anordnung war ich sehr zufrieden, denn die Micawbers und ich hatten uns zu sehr aneinander gewöhnt, um uns trennen zu können. Die Waise erhielt ebenfalls eine billige Wohnung in unserer Nähe. Meine Wohnung war eine stille Dachstube hinten hinaus mit der angenehmen Aussicht auf einen Zimmerhof, und als ich mit dem Gefühl, dass Mr. Micawbers Bedrängnis endlich zu einer Krise gekommen sei, einzog, kam sie mir wie ein wahres Paradies vor. Die ganze Zeit über arbeitete ich bei Murdstone und Grimby in derselben niedrigen Beschäftigung, mit denselben niedrigen Genossen und mit demselben Gefühl unverdienter Erniedrigung wie zum Anfange. Aber niemals und gewiss zu meinem Glück machte ich eine Bekanntschaft oder sprach mit einem der vielen Knaben, die ich täglich auf dem Wege von und nach der Niederlage oder bei meinem Herumstreifen auf der Straße von Zeit zu Zeit sah. Ich führte dasselbe heimlich unglückliche Leben und in derselben einsamen, selbstgenügsamen Weise. Ich weiß nur von der einzigen Veränderung, dass ich äußerlich noch mehr heruntergekommen war und dass die Sorge um Mr. und Mrs. Micawber bei weitem weniger auf mir lastete, denn einige Verwandte oder Freunde unterstützten sie jetzt und sie lebten besser im Gefängnis als in der letzten Zeit außerhalb desselben. Infolge eines Arrangements, dessen Details ich vergessen habe, frühstückte ich jetzt bei ihnen. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Stunde die Tore des Gefängnisses früh geöffnet wurden, aber ich weiß, dass ich bis zu dieser Zeit am liebsten auf der alten Londonbrücke verweilte, wo ich mich auf eine der Steinbänke in den Ausweichplätzen setzte und den vorübereilenden Leuten zusah oder über das Gitter auf das in der Sonne schimmernde Wasser hinabblickte. Hier begegnete ich manchmal der Waise und erzählte ihr einige erstaunenswerte Geschichten von den Werften und dem Tower, von denen ich weiter nichts sagen kann, als dass ich hoffe, ich habe sie selbst geglaubt. Abends besuchte ich meist wieder das Gefängnis und ging mit Mr. Micawber auf dem Hofe spazieren oder spielte Casino mit Mrs. Micawber oder ließ mir Geschichten von Papa und Mama erzählen. Ob Mr. Murdstone wusste, wo ich war, kann ich nicht sagen. Ich erzählte nie etwas davon bei Murdstone und Grimby. Obgleich Mr. Micawbers Angelegenheiten jetzt über ihre Krise hinaus waren, so waren sie doch noch sehr verwickelt wegen eines gewissen Dokumentes, von dem ich viel reden hörte und das, wie ich jetzt vermute, eine frühere Vereinbarung mit seinen Gläubigern gewesen sein mag. Endlich war diese Klippe hinweggeräumt und Mrs. Micawber unterrichtete mich, dass ihre Familie beschlossen habe, dass Mr. Micawber sich unter den Schutz des Bankerottgesetzes begeben solle, wodurch seine Befreiung in etwa 6 Wochen in Aussicht stand. Und dann, sagte Mr. Micawber, der ebenfalls anwesend war, bezweifle ich nicht, dass ich mit Gottes Hilfe wieder vorwärts kommen und ein ganz neues Leben anfangen werde, wenn sich etwas findet. Um jede Gelegenheit zu benutzen, kann ich mich noch erinnern, dass Mr. Micawber um diese Zeit eine Petition an das Unterhaus um Abänderung der Gesetze über die Schuldhaft entwarf. Ich erwähne diese Erinnerung hier, weil sie ein Beispiel von der Art ist, in der ich meine alten Bücher meiner veränderten Lebensweise anpasste und wie ich aus den Straßen und Personen um mich Geschichten machte und wie sich einige Hauptpunkte des Charakters, den ich unbewusst zeichnen werde, während ich mein Leben schreibe, allmählich entwickelten. Es befand sich im Gefängnis ein Club, in welchem Mr. Micawber als Gentleman im großen Ansehen stand. Mr. Micawber hatte den Grundgedanken zu dieser Petition dem Club kundgegeben und der Club hatte ihn sehr gebilligt. Darauf machte sich Mr. Micawber, der außerordentlich gutherzig war und tätig wie kein anderer in allen außer in seinen eigenen Angelegenheiten und sich niemals so glücklich fühlte, als wenn er mit etwas zu tun hatte, was für ihn nie von Nutzen sein konnte, über die Petition, fasste sie ab, schrieb sie fein sauber auf einen großen Bogen Papier, breitete ihn auf einem Tische aus und bestimmte eine Zeit, wo der ganze Club und alle Gefangenen, die noch Lust hatten, heraufkommen und unterzeichnen sollten. Als ich von der bevorstehenden Feierlichkeit hörte, fühlte ich ein so lebhaftes Interesse, sie alle einzeln heraufkommen zu sehen, obgleich ich die meisten schon kannte und sie mich, dass ich bei Murdstone und Grimby eine Stunde Urlaub auswirkte und meinen Posten in einer Ecke des Zimmers einnahm. So viele der vornehmsten Mitglieder des Clubs, als in dem kleinen Zimmer Platz finden konnten, umstanden den Tisch und Mr. Micawber, während mein alter Freund Captain Hawkins, der sich der feierlichen Gelegenheit zuliebe gewaschen hatte, in unmittelbarer Nähe der Petition stand, um sie den Beteiligten vorzulesen. Die Türe wurde dann geöffnet und die übrigen Bewohner des Gefängnisses kamen in langer Reihe herein. Mehrere warteten draußen, während einer eintrat, unterschrieb und wieder hinausging. Jeden Einzelnen frug Captain Hopkins, »Haben Sie sie gelesen?« »Nein.« »Soll ich sie Ihnen vorlesen?« Wenn er schwach genug war, nur die mindeste Neigung, sie zu hören, an den Tag zu legen, so las sie Captain Hopkins mit lauter, sonorer Stimme Wort für Wort vor. Der Captain hätte sie 20.000 Mal gelesen, wenn ihn 20.000 Personen einzeln hätten anhören wollen. Ich weiß noch, mit welchem Wohlbehagen er solche Phrasen wie »Die Abgeordneten des Volkes im versammelten Parlament« oder »Bittsteller nahen sich daher ehrerbietig dem ehrenwerten Hause« oder »Ihrer huldvollen Majestät unglückliche Untertanen« im Munde herumrollte, als ob diese Worte etwas Reelleres als bloße Luft und von köstlichem Geschmacke wären, während Mr. Micawber mit ein wenig Autoreneitelkeit zuhörte und mit nicht allzu strengem Blick nach den eisernen Spitzen auf der gegenüberliegenden Gefängniswand sah. Wie ich täglich zwischen Southwark und Blackfriars hin und her ging und zur Mittagszeit in den stillen Straßen herumstreifte, deren Steine vielleicht jetzt noch von meinen Kinderfüßen abgenutzt sind, frage ich mich, wie viele dieser Leute in dem Gewühle fehlten, das mir bei dem Widerhall von Captain Hopkins' Stimme wieder vor Augen trat. Wenn ich jetzt an die langsame Qual meiner Jugend zurückdenke, so frage ich mich, wie viele von den Geschichten, welche ich von diesen Leuten erfand, wie ein fantastischer Nebel überdeutlich vor meinem Gedächtnis stehenden Tatsachen schweben. Wenn ich die alten Straßen wieder betrete, so wundere ich mich nicht, dass ich vor mir einen unschuldigen romantischen Knaben, der sich seine fantastische Welt aus solchen seltsamen Erfahrungen und niedrigen Dingen erbaut, zu sehen und zu bemitleiden glaube. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 2. Dezember 2024.